Kapitel 10. Die Zeiger aller 4000 elektrischer Uhren in allen 4000 Räumlichkeiten des Bloomsbury Centers standen auf 27 Minuten nach zwei. Der Bienenstock der Betriebsamkeit, wie der DCK gern sagte, brummte vor Fleiß. Alle waren emsig, alles in wohlgeordneter Bewegung. Unter den Mikroskopen bohrten sich Spermatozoen mit peitschenden Schwänzen kopfüber in Eizellen, die nunmehr fertilisiert sich blähten, teilten, beziehungsweise, sofern sie bukanowskifiziert waren, knospten und sich zu ganzen Populationen von Embryonen verzweigten. Von der Sozialprädestinationsstation surrten Fahrtreppen hinunter ins Untergeschoss und dort, im karmesinroten Dunkel, wuchsen und gediehen oder kümmerten, sofern sie zu Epsilons vergiftet waren, auf ihrer Bauchfellbrutunterlage die mit Blutsurrogat und Hormonen gesättigten Föten. Unter dumpfem Summen und Klappern rückten die Flaschenstellagen im Laufe der Wochen und der gerafften Äonen kaum merklich bis zu dem Moment vor, wo auf der Dekantierstation frisch entpfropfte Babys ihren ersten Schrei des Entsetzens und Staunens taten. Im Untergeschoss brummten die Generatoren, Fahrstühle glitten auf und ab. Auf allen 11 Lernstationsstockwerken war Fütterungszeit. Aus 1800 Flaschen nuckelten 1800 sorgfältig prädestinierte Säuglinge simultan ihren Halbliter pasteurisiertes Ektosekret. Oberhalb waren auf den 10 übereinander gelegenen Schlafetagen die Jungen und Mädchen, die noch klein genug für den Mittagsschlaf waren, so emsig wie die anderen auch, nur wussten sie es nicht, denn sie lauschten unwissentlich den hypnopädischen Lektionen zu Hygiene und Geselligkeit, zu Klassenbewusstsein und Kleinkinderlibido. Und noch darüber lagen die Spielzimmer, wo heute, weil es regnete, 900 ältere Kinder sich mit Klötzen und Knetmasse vergnügten, mit »Der Zipsack geht um« und Erotik spielen. Summ, summ. Der Bienenstock brummte freudig. Heiter war der Gesang der jungen, über Reagenzgläser gebeugten Frauen. Die Prädestinatoren pfiffen bei der Arbeit vergnügt vor sich hin, und auf der Dekantierstation, was wurden da beim Entleeren der Flaschen für köstliche Witze gerissen? Doch das Gesicht des Direktors, der mit Henry Foster die Fertilisationsstation betrat, war ernst und steif vor Strenge. »Ein öffentliches Exempel«, sagte er soeben, »und zwar hier auf dieser Station. Weil hier mehr hochkastige Fachkräfte versammelt sind als auf jeder anderen des Centers. Ich habe ihn für 2:30 herbestellt.« »Er macht seine Arbeit doch sehr gut«, entgegnete Henry mit geheuchelter Großmut. »Das weiß ich. Umso mehr Grund, hart durchzugreifen. Sein herausragender intellektueller Rang geht mit der entsprechenden moralischen Verantwortung einher. Je ausgeprägter jemandes Begabung, desto größer seine Macht auf Abwege zu führen. Besser des einen Leid als vieler Korrumpierung. Wenn Sie die Angelegenheit einmal ganz nüchtern betrachten, Mr. Foster, werden Sie einsehen, dass kein Vergehen so ruchlos ist wie unorthodoxes Verhalten. Mord tötet nur einen, und was ist schon der Einzelne?« Mit einer ausholenden Geste deutete er auf die Mikroskopreihen, die Reagenzgläser, die Inkubatoren. »Wir können mit Leichtigkeit neue hervorbringen, so viel wir wollen. Unorthodoxie aber bedroht mehr als den Einzelnen. Sie trifft die Gesellschaft als solche. Ja, die Gesellschaft selbst«, wiederholte er. »Ah, da kommt er.« Bernard schritt durch das Spalier der Fertilisatoren auf sie zu. Seine bemüht kecke Selbstgewissheit jedoch konnte die darunterliegende Nervosität nur notdürftig kaschieren. Die Stimme, mit der er »Guten Morgen, Direktor!« rief, war absurd laut. Der nachfolgende, rasch korrigierte Ton, in dem er sagte »Sie wünschten mich hier zu sprechen«, lächerlich klein, ein Quieken. »Ganz recht, Mr. Marx«, bestätigte der Direktor bedeutungsschwer. »Ich habe Sie in der Tat hergebeten. Wie ich höre, sind Sie gestern Abend aus Ihrem Urlaub zurückgekehrt.« »Ja«, antwortete Bernard. »So, so«, meinte der Direktor gedehnt, die S das Zischeln einer Schlange. Dann plötzlich hob er die Stimme. »Meine Damen und Herren«, trompetete er, »meine Damen und Herren!« Der Singsang der Mädchen an den Reagenzgläsern, das selbstvergessene Pfeifen der Mikroskopisten, sie verstummten schlagartig. Tiefes Schweigen herrschte. Köpfe drehten sich. »Meine Damen und Herren«, wiederholte der Direktor, »ich unterbreche Sie ungern bei Ihrer Arbeit. Eine unangenehme Pflicht zwingt mich dazu. Die Sicherheit und Stabilität der Gesellschaft sind in Gefahr. Jawohl, in Gefahr, meine Damen und Herren. Dieser Mann«, er deutete anklagend auf Bernhard, »dieser Mann hier vor Ihnen, dieser Alpha Plus, dem so viel gegeben wurde und von dem folglich entsprechend viel erwartet werden darf. Ihr Kollege, oder darf ich vorauseilend sagen, Ihr Ex-Kollege, hat auf unerhörte Weise das in ihn gesetzte Vertrauen enttäuscht. Durch seine ketzerischen Ansichten zu Sport und Soma, durch sein skandalös unorthodoxes Sexualleben, durch seine Weigerung, der Lehre unseres Ford zu folgen und sich außerhalb der Arbeit wie ein Flaschenkindlein«, an dieser Stelle machte der Direktor das T-Zeichen, »zu betragen, hat er sich als Feind der Gesellschaft erwiesen. Einer, meine Damen und Herren, der die Ordnung und Stabilität untergräbt, sich gar gegen die Zivilisation verschworen hat. Ich beabsichtige daher, ihn zu entlassen, ihn in Schmach und Schande seines Postens in diesem Center zu entheben. Ich beabsichtige, um seine Versetzung an ein Subcenter der untersten Kategorie zu ersuchen. Und zwar im Interesse der Gesellschaft so weit wie nur möglich von jedem bedeutenden Ballungsraum entfernt. Auf Island wird er wenig Gelegenheit finden, andere durch sein unfortliches Vorbild vom rechten Wege zu locken.« Der Direktor schwieg einen Augenblick, dann verschränkte er die Arme vor der Brust, wandte sich eindrucksvoll Bernhard zu und sagte, »Nun, Marx, gibt es Ihrer Ansicht nach irgendeinen Grund, der mich hindern könnte, das Urteil auf der Stelle zu vollstrecken?« »Ja, den gibt es«, erklärte Bernhard lauthals. Etwas aus der Fassung gebracht, aber unverändert hoheitsvoll, verlangte der Direktor, »Dann bringen Sie ihn jetzt vor.« »Gern. Er steht draußen. Augenblick!« Bernhard eilte zur Tür und riss sie auf. »Kommen Sie!« rief er, und da trat der Grund ein und zeigte sich. Ringsum wurde scharf die Luft eingesogen. Ein Raunen der Verwunderung und des Grauens lief um. Eine junge Fachkraft schrie auf, und weil irgendwer auf einen Stuhl gestiegen war, um besser sehen zu können, gingen zwei Reagenzgläser mit Spermatozoen zu Bruch. Aufgeschwemmt, wabbelig und zwischen den vielen festen jugendlichen Körpern, den ungezeichneten Gesichtern ein befremdlicher, furchterregender Albtraum fortschreitenden Alters, drang Linda in den Raum vor, ihr kokettes Lächeln wegen der Zahnlücken und braunen Stümpfe eine Grimasse, ihr vermeintlich sexy wiegender Gang wegen der unförmigen Schenkel ein Watscheln. Bernhard ging neben ihr her. »Das ist er«, sagte er und deutete auf den Direktor. »Meinen Sie, ich hätte ihn nicht erkannt?« empörte sich Linda und sagte zum Direktor gewandt. »Natürlich kenne ich dich, Tomakin. Ich hätte dich immer und überall erkannt, unter Tausenden. Aber vielleicht hast du ja mich vergessen. Erinnerst du dich nicht? Weißt du nicht mehr, Tomakin? Deine Linda!« Den Kopf auf die Seite gelegt, stand sie vor ihm, lächelnd zwar noch, aber angesichts seiner zu Abscheu versteinerten Maske zunehmend unsicher, bis ihr Lächeln schließlich bröckelte und in sich zusammensank. »Weißt du nicht mehr, Tomakin?« wiederholte sie mit bebender Stimme. Ihr Blick wurde bange, verzweifelt. Das fleckig gerötete, triefäugige Gesicht verzerrte sich zu einer grotesken, zerquälten Fratze. »Was in Fords Namen«, setzte der Direktor an, »soll dieser üble...« »Tomakin!« Ihre Wolldeckenschleppe hinter sich herschleifend wankte Linda vor, warf dem Direktor die Arme um den Hals und barg das Gesicht an seiner Brust. Es gab johlendes Gelächter. »Üble Streich!« brüllte der Direktor. Mit hochrotem Kopf versuchte er, sich aus Lindas Umklammerung zu befreien. Sie hing an ihm wie eine Klette. »Aber ich bin's doch, Linda, Linda! Ihre Worte gingen im Gelächter unter. Deinetwegen habe ich ein Baby geboren, übertönte ihr Kreischen den Aufruhr. Schlagartig herrschte grausige Stille. Blicke flogen verlegen umher, wussten nicht mehr wohin. Der Direktor wurde blass. Stocksteif stand er da, die Hände reglos an ihren Handgelenken und starrte entsetzt auf sie hinab. »Ja, ein Baby! Und ich seine Mutter!« Sie schleuderte die Obszönität wie einen Federhandschuh ins geschockte Schweigen, dann riss sie sich plötzlich von ihm los, schlug vor Scham, ja, Scham, die Hände vors Gesicht und schluchzte auf. »Es war doch nicht meine Schuld, Tomekin! Ich habe schließlich immer Vorkehrungen getroffen, oder nicht? Oder nicht? Immer! Ich weiß auch nicht, wie das... Du hast ja keine Ahnung, Tomekin, wie schrecklich! Aber er war mir ein Trost, trotz alledem!« Sie wandte sich der Tür zu. »John!« rief sie. »John!« Er kam sofort, hielt auf der Schwelle nur kurz inne, um sich zu orientieren, durcheilte dann lautlos auf Mokassinsohlen den Raum, sank vor dem Direktor auf die Knie und sagte mit klarer Stimme, »Mein Vater!« Das Wort »Vater«, das weniger obszön als vielmehr, da es auf etwas jenseits der Widerwärtigkeit und moralischen Unschärfe des Gebärens verwies, schlicht krass war, eher eine skatalogische als pornografische Ungehörigkeit, dieses ulkig unanständige Wort löste die inzwischen fast unerträgliche Spannung. Es gab großes Gelächter, gewaltiges, schallendes, geradezu hysterisches Gelächter, das gar nicht mehr aufhören wollte. »Mein Vater! Und das zum Direktor! Mein Vater! Du lieber Ford! Oh Ford, das war einfach zu viel!« Das Johlen und Wiehern entzündete sich immer wieder an sich selbst, Gesichtszüge entgleisten, es wurden Tränen gelacht. 6 weitere Spermatozoen-Reagenzgläser mussten dran glauben. »Mein Vater!« Weiß wie die Wand sah sich der Direktor in seiner kopflosen Pein mit wildem, hasserfülltem Blick um. »Mein Vater!« Das Gelächter, das allmählich abzuebben begonnen hatte, erreichte neue, schrille Höhen. Der Direktor hielt sich die Ohren zu und floh.